Für mich ist es einfach schön, wenn ich hier mit dem Fahrrad fahren kann. Die Menschen kennen sich, man grüßt sich. Ich gehe hier in den See schwimmen, in diesen kleinen See. Und man schwimmt aneinander vorbei und sagt guten Tag. Das ist einfach schön. Und das sind auch viele Gäste, die kommen, die das lieben und sagen, ja, hier ist noch nicht alles mit Beton. Hier kann man Natur sehen und anfassen und erleben. Und dieses Miteinander zu spüren, gerade auch wenn Leute von der anderen Seite hier rüberkommen, Gorleben oder Gartow, dass man auf einmal ja, miteinander reden kann, sich nicht mehr Angst haben muss, das ist einfach schön, das zu erleben. Doch ganz weg ist dieses Gefühl nicht. Ich muss sagen, ich bin ja nun eben hier groß geworden in der DDR. Es ist immer noch etwas da, gerade wenn man so spricht, so offen spricht, dass man doch manchmal noch das Gefühl hat, darfst du auch. Genau. Und das Gefühl haben die Menschen, die von der anderen Seite kommen, nicht, denke ich. Und dieses Austauschen, ich denke, das hilft uns auf unserer Seite, dass wir diese Angst doch völlig vergessen können.